Als aber Isaak alt geworden und sein Augenlicht erloschen war, so dass er nicht mehr sehen konnte, rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm: »Mein Sohn!« Er antwortete ihm: »Hier bin ich!« Jener fuhr fort: »Du siehst, ich bin alt geworden und weiß nicht, wie bald ich sterben werde. So nimm nun doch deine Jagdgeräte, deinen Köcher und Bogen und geh aufs Feld hinaus und jage ein Stück Wild für mich. Dann bereite mir ein schmackhaftes Gericht, wie ich es liebe, und bring es mir her, damit ich es esse und dich dann segne, bevor ich sterbe.« Rebekka hatte aber zugehört, als Isaak so zu seinem Sohne Esau redete. Während nun Esau aufs Feld ging, um ein Stück Wild zu erjagen und heimzubringen, sagte Rebekka zu ihrem Sohne Jakob: »Ich habe soeben gehört, wie dein Vater mit deinem Bruder Esau redete und zu ihm sagte: Bring mir ein Stück Wild und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, damit ich esse und dich dann vor dem Angesicht des Herrn segne, bevor ich sterbe. So höre nun, mein Sohn, auf den Rat, den ich dir jetzt gebe. Geh hin zur Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböckchen. Die will ich dann für deinen Vater zu einem schmackhaften Gericht zubereiten, wie er es liebt. Das bringst du dann deinem Vater hinein, damit er es esse und dich dann vor seinem Tode segne.« Da erwiderte Jakob seiner Mutter Rebekka: »Ja, aber mein Bruder Esau ist stark behaart, während ich eine glatte Haut habe. Vielleicht wird mein Vater mich betasten, dann würde ich als Betrüger vor ihm dastehen und einen Fluch statt des Segens über mich bringen.« Aber seine Mutter antwortete ihm: »Der Fluch, der dich treffen könnte, komme über mich, mein Sohn. Folge du nur meinem Rate, geh und hole mir die Böckchen.« Da ging er hin, holte die Böckchen und brachte sie seiner Mutter. Und diese bereitete davon ein schmackhaftes Gericht, wie sein Vater es liebte. Hierauf holte Rebekka die Festtagskleider ihres älteren Sohnes Esau, die sich bei ihr in der Wohnung befanden, und gab sie ihrem jüngeren Sohne Jakob zum Anziehen. Die Felle der Ziegenböckchen aber legte sie ihm um die Arme und um die glatten Stellen seines Halses. Dann gab sie das schmackhafte Gericht nebst dem Brot, das sie gebacken hatte, ihrem Sohne Jakob in die Hand. So ging er denn zu seinem Vater hinein und sagte: »Mein Vater!« Dieser antwortete: »Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn?« Jakob erwiderte seinem Vater: »Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir aufgetragen hast. Steh nun auf, setz dich und iss von meinem Wildbrett, damit du mich dann segnest.« Da fragte Isaak seinen Sohn: »Wie hast du denn so schnell etwas gefunden, mein Sohn?« Er antwortete: »Der Herr, dein Gott, hat es mir entgegenlaufen lassen.« Da sagte Isaak zu Jakob: »Tritt doch näher heran, mein Sohn, damit ich dich betaste, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht.« Da trat Jakob an seinen Vater Isaak heran, und als dieser ihn betastet hatte, sagte er: »Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Arme sind Esaus Arme.« Und er erkannte ihn nicht, weil seine Arme behaart waren wie die Arme seines Bruders Esau. So segnete er ihn denn. Er fragte nämlich: »Du bist doch wirklich mein Sohn Esau.« Jener antwortete: »Ja.« Da fuhr er fort: »So reiche es mir her, damit ich von dem Wildbrett meines Sohnes esse und ich dich dann segne.« Da reichte er es ihm hin und er aß. Er brachte ihm auch Wein, den er trank. Hierauf sagte sein Vater Isaak zu ihm: »Tritt nun herzu, mein Sohn, und küsse mich.« Da trat er hinzu und küsste ihn. Dabei roch jener den Geruch seiner Kleider und segnete ihn mit den Worten: »Ja, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. So gebe Gott dir denn vom Tau des Himmels und vom fetten Erdboden Überfluss, sowohl an Korn als auch an Wein. Völker müssen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder und niederfallen sollen vor dir die Söhne deiner Mutter. Wer dir flucht, sei verflucht, und wer dich segnet, soll gesegnet sein. Als nun Isaak mit der Segnung Jakobs zu Ende war und Jakob eben von seinem Vater Isaak hinausgegangen war, da kam sein Bruder Esau von seiner Jagd zurück. Er bereitete gleichfalls ein schmackhaftes Gericht, brachte es seinem Vater hinein und sagte zu ihm: »Steh auf, mein Vater, und iss vom Wildbret deines Sohnes, damit du mich dann segnest.« Da fragte ihn sein Vater Isaak: »Wer bist du?« Er antwortete: »Ich bin dein erstgeborener Sohn Esau.« Da erschrak Isaak über alle Maßen und sagte: »Wer ist denn der gewesen, der ein Stück Wild erjagt und mir gebracht hat? Ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. So wird er auch gesegnet bleiben.« Sobald Esau diese Worte seines Vaters hörte, erhob er ein überaus lautes und klägliches Geschrei und bat seinen Vater: »Segne auch mich, mein Vater!« Isaak aber antwortete: »Dein Bruder ist mit List gekommen und hat den dir gebührenden Segen vorweggenommen.« Da sagte Esau: »Ja, er heißt mit Recht Jakob, das heißt Überlister, denn er hat mich nun schon zweimal überlistet. Mein Erstgeburtsrecht hat er mir genommen und nun hat er mich auch um meinen Segen gebracht.« Dann fragte er: »Hast du für mich keinen Segen zurückbehalten?« Da antwortete Isaak dem Esau mit den Worten: »Ich habe ihn nun einmal zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben und habe ihn mit Korn und Wein versorgt. Was könnte ich also nun noch für dich tun, mein Sohn?« Da sagte Esau zu seinem Vater: »Hast du nur den einen Segen, mein Vater? Segne auch mich, mein Vater!« Und Esau begann laut zu weinen. Da antwortete ihm sein Vater Isaak mit den Worten: »Ach, ohne fetten Erdboden wird dein Wohnsitz sein und ohne Tau vom Himmel droben. Mittels deines Schwertes musst du leben und deinem Bruder sollst du dienstbar sein. Wenn du dich aber anstrengst, wirst du sein Joch von deinem Nacken losreißen.« So wurde denn Esau dem Jakob Feind wegen des Segens, den ihm sein Vater erteilt hatte. Und Esau dachte bei sich: »Bald werden die Tage der Trauer um meinen Vater kommen, dann will ich meinen Bruder Jakob totschlagen.« Als nun der Rebekka diese Äußerungen ihres älteren Sohnes Esau hinterbracht wurden, ließ sie ihren jüngeren Sohn Jakob rufen und sagte zu ihm: »Höre, dein Bruder Esau will sich an dir rächen, indem er dich erschlägt. Darum höre nun, was ich dir rate, mein Sohn. Mach dich auf, flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib einige Zeit bei ihm, bis der Groll deines Bruders sich gelegt hat, bis sein Zorn gegen dich geschwunden ist und er vergessen hat, was du ihm getan hast. Dann will ich schicken und dich von dort zurückholen lassen. Warum sollte ich euch alle beide an einem Tage verlieren?« Hierauf sagte Rebekka zu Isaak: »Das Leben wird mir verleidet durch diese Hethiterinnen. Wenn auch Jakob solch eine Hethiterin zur Frau nehme, eine von den Töchtern des Landes, was hätte ich da noch vom Leben?« Da ließ Isaak den Jakob rufen, segnete ihn und gebot ihm: »Du sollst dir keine Frau von den Töchtern der Kanaaneer nehmen. Mach dich auf, geh nach Nordmesopotamien zum Hause Betuels, des Vaters deiner Mutter, und hole dir von dort eine Frau, eine von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Der allmächtige Gott aber segne dich und mache dich fruchtbar und lasse dich zahlreich werden, so dass du zu einer Menge von Völkern werdest. Und er gewähre dir den Segen Abrahams, dir und deine Nachkommen mit dir, damit du einst das Land, in dem du bis jetzt als Fremdling gewohnt hast und das Gott dem Abraham verliehen hat, in Besitz nehmest.« So ließ Isaak den Jakob ziehen, und dieser machte sich auf den Weg nach Nordmesopotamien zu Laban, dem Sohne des Aramäers Betuel, dem Bruder Rebekkas, der Mutter Jakobs und Esaus. Als nun Esau sah, dass Isaak den Jakob gesegnet und ihn nach Nordmesopotamien hatte ziehen lassen, um sich von dort eine Frau zu holen, indem er ihn segnete und ihm die Weisung gab, keine Frau von den Töchtern der Kanaaner zu nehmen, und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorsam gewesen und nach Nordmesopotamien gezogen sei? Da merkte Esau, dass die Töchter der Kanaaner seinem Vater missfielen. Darum begab er sich zu Ismael und nahm zu seinen Frauen noch eine andere Frau hinzu, nämlich Mahalat, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots. Als Jakob aber von Beerseba aufgebrochen war und sich auf die Wanderschaft nach Haran begeben hatte, gelangte er an die heilige Stätte, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war schon untergegangen. Er nahm einen von den Steinen, die dort lagen, machte ihn zu seinem Kopflager und legte sich daselbst schlafen. Da hatte er einen Traum. Er sah nämlich eine Leiter, die auf die Erde gestellt war und mit ihrer Spitze bis an den Himmel reichte. Und Engel Gottes stiegen auf ihr hinauf und herab. Plötzlich stand dann der Herr auf ihr und sagte: »Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben. Und deine Nachkommen sollen so zahlreich werden wie der Staub der Erde. Und du sollst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden hin ausbreiten. Und in dir und deinen Nachkommen sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und siehe, ich will mit dir sein und dich überall behüten, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückführen lassen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich das ausgeführt habe, was ich dir verheißen habe.« Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: »Wahrlich, der Herr ist an dieser Stelle gegenwärtig, ohne dass ich es wusste.« Da fürchtete er sich und rief aus: »Wie schaurig ist diese Stätte! Ja, hier ist der Wohnsitz Gottes und hier ist die Pforte des Himmels.« Am Morgen aber in aller Frühe nahm Jakob den Stein, den er sich unter den Kopf gelegt hatte, richtete ihn als Denkstein auf und goss Öl obendrauf. Er gab dann jener Stätte den Namen Bethel, das heißt Haus Gottes. Vordem hatte die Ortschaft Luz geheißen und sprach hierauf folgendes Gelübde aus: »Wenn Gott mit mir ist und mich auf dem Wege, den ich jetzt gehe, behütet und mir Brot zu essen und Kleidung zum Anziehen gibt und ich glücklich in mein Vaterhaus zurückkehre, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Denkstein aufgerichtet habe, soll zu einem Gotteshause werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir getreulich den Zehnten entrichten.« Hierauf setzte Jakob seine Wanderung fort und kam in das Land, das gegen Osten lag. Als er sich dort umsah, erblickte er auf dem Felde einen Brunnen, an dem dort gerade drei Herden Kleinvieh lagerten. Denn aus diesem Brunnen pflegte man die Herden zu tränken. Über der Öffnung des Brunnens aber lag ein großer Stein. Diesen wälzte man erst dann, wenn alle Herden dort zusammengetrieben waren, von der Öffnung des Brunnens ab und tränkte das Kleinvieh. Darauf brachte man den Stein wieder an seinen Platz über der Öffnung des Brunnens. Da sagte Jakob zu den Leuten: »Meine Brüder, woher seid ihr?« Sie antworteten: »Wir sind aus Haran.« Da fragte er sie: »Kennt ihr Laban, den Sohn Nahors?« Sie antworteten: »Ja, den kennen wir.« Da fragte er sie: »Geht es ihm gut?« Sie erwiderten: »Ja, und da kommt gerade seine Tochter Rahel mit dem Kleinvieh.« Rahel bedeutet Mutterschaft. Da sagte er: »Es ist ja noch hoch am Tage und noch ist's nicht Zeit, das Vieh zusammenzutreiben. Tränkt doch das Kleinvieh und lasst es dann wieder weiden.« Sie antworteten: »Das können wir nicht, bis alle Herden beisammen sind. Dann wälzt man den Stein von der Öffnung des Brunnens ab und wir tränken das Kleinvieh.« Während er noch mit ihnen redete, war Rahel mit dem Kleinvieh ihres Vaters herangekommen, denn sie war eine Hirtin. Sobald nun Jakob Rahel, die Tochter seines Oheims Laban, und das Kleinvieh seines Oheims Laban erblickt hatte, trat er hinzu, wälzte den Stein von der Brunnenöffnung ab und tränkte das Kleinvieh seines Oheims Laban. Dann küsste er Rahel weinte laut und teilte ihr mit, dass er ein Neffe ihres Vaters, und zwar ein Sohn Rebekkas, sei. Da eilte sie weg und berichtete es ihrem Vater. Als nun Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohne seiner Schwester, vernahm, lief er ihm entgegen, umarmte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Da erzählte er dem Laban seine ganze Lebensgeschichte. Laban aber sagte zu ihm: Fürwahr, du bist von meinem Fleisch und Blut. Als Jakob nun einen Monat lang bei Laban geblieben war, sagte dieser zu ihm: Solltest du deshalb, weil du mein Neffe bist, umsonst für mich arbeiten? Lass mich wissen, was dein Lohn sein soll. Nun hatte Laban zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, das heißt Wildkuh, die jüngere Rahel. Lea hatte matte Augen, während Rahel schön von Gestalt und schön von Angesicht war. Daher hatte Jakob die Rahel liebgewonnen und sagte: Ich will dir 7 Jahre lang um deine jüngere Tochter Rahel dienen. Laban antwortete: Es ist besser, dass ich sie dir gebe, als einem fremden Manne. Bleibe also bei mir. So diente denn Jakob um Rahel 7 Jahre, und diese kamen ihm wie wenige Tage vor, so lieb hatte er Rahel. Hierauf sagte Jakob zu Laban: Meine Zeit ist abgelaufen, gib mir nun mein Weib, damit ich mich mit ihr verheirate. Da lud Laban alle Einwohner des Ortes ein und veranstaltete ein Festmahl. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm hinein, und er wohnte ihr bei. Und Laban gab seiner Tochter Lea seine Magd Silber zur Leibmagd. Am andern Morgen aber stellte es sich heraus, dass es Lea war. Als er nun zu Laban sagte: Was hast du mir da angetan? Habe ich nicht um Rahel bei dir gedient? Warum hast du mich betrogen? Antwortete Laban: Hier am Orte ist es nicht Sitte, die jüngere Tochter vor der älteren wegzugeben. Halte die Brautwoche mit dieser aus, so soll dir auch die andere gegeben werden für den Dienst, den du mir noch weitere 7 Jahre lang leisten musst. Jakob willigte ein und hielt die Woche mit Lea aus. Dann gab Laban ihm auch seine Tochter Rahel zu Frau. Und Laban gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha zur Leibmagd. Jakob hatte nun auch mit Rahel ehelichen Umgang und hatte Rahel lieber als Lea. Er blieb dann noch weitere 7 Jahre bei Laban im Dienst. Als nun der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar, während Rahel kinderlos blieb. Lea wurde also guter Hoffnung und gebar einen Sohn, den sie Ruben, das heißt Seet, ein Sohn nannte. Denn, sagte sie, der Herr hat mein Elend angesehen, jetzt wird mich mein Mann lieb haben. Hierauf wurde sie wieder guter Hoffnung, und als sie einen Sohn geboren hatte, sagte sie: Weil der Herr gehört hat, dass ich ungeliebt bin, hat er mir auch diesen Sohn gegeben. Darum nannte sie ihn Simeon, das heißt Erhörung. Als sie dann wieder guter Hoffnung geworden war und einen Sohn gebar, sagte sie: Nun endlich wird mein Mann mir zugetan sein, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Darum nannte sie ihn Levi, das heißt Anschließung, Anhänglichkeit. Hierauf wurde sie nochmals guter Hoffnung und gebar einen Sohn. Da sagte sie: Diesmal will ich den Herrn preisen. Darum nannte sie ihn Juda, das heißt Gegenstand des Preises. Danach bekam sie keine Kinder mehr. Als nun Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie auf ihre Schwester neidisch und sagte zu Jakob: Schaffe mir Kinder, oder ich sterbe. Da geriet Jakob in Zorn über Rahel und sagte: Stehe ich etwa an Gottes statt, der die Kindersegen versagt hat? Da erwiderte sie: Hier hast du meine Leibmagd Bilha. Tue dich zu ihr, damit sie auf meinen Knien gebäre und auch ich durch sie zu Kindern komme. So gab sie ihm ihre Leibmagd Bilha zum Nebenweibe und Jakob tat sich zu ihr. Da wurde Bilha guter Hoffnung und gebar dem Jakob einen Sohn. Rahel aber sagte: Gott hat mich mein Recht finden lassen und auch meine Bitte erhört und mir einen Sohn geschenkt. Darum gab sie ihm den Namen Dan, das heißt, Gott ist Richter der Rechtschaft. Hierauf wurde Bilha, die Leibmagd Rahels, wieder guter Hoffnung und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sagte Rahel: Gottes Kämpfe habe ich mit meiner Schwester gekämpft und habe auch gesiegt. Darum nannte sie ihn Naphtali, das heißt Gegenstand von Kämpfen. Als nun Lea sah, dass sie nicht mehr Mutter wurde, nahm sie ihre Leibmagd Silpa und gab sie dem Jakob zum Nebenweibe. So gebar denn Silpa, die Leibmagd Leas, dem Jakob einen Sohn. Da sagte Lea: Glück auf! Und gab ihm den Namen Gad, das heißt Glück. Hierauf gebar Silpa, die Leibmagd Leas, dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sagte Lea: Ich Glückliche! Ja, glücklich werden mich die Frauen preisen. Darum nannte sie ihn Aser, das heißt Glücksbringer. Als nun Ruben einst zur Zeit der Weizenernte ausging, fand er Liebesäpfel auf dem Felde und brachte sie seiner Mutter Lea. Da sagte Rahel zu Lea: Gib mir doch einige von den Liebesäpfeln deines Sohnes. Aber sie antwortete ihr: Ist es nicht genug, dass du mir meinen Mann genommen hast? Willst du mir nun auch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen? Darauf antwortete Rahel: So mag Jakob denn diese Nacht bei dir verbringen, zum Entgelt für die Liebesäpfel deines Sohnes. Als Jakob nun am Abend vom Felde heimkam, ging Lea hinaus ihm entgegen und sagte: Zu mir musst du eingehen, denn ich habe dich um vollen Preis mit den Liebesäpfeln meines Sohnes erkauft. So verbrachte er denn jene Nacht bei ihr, und Gott erhörte die Bitte der Lea, so dass sie guter Hoffnung wurde und dem Jakob einen fünften Sohn gebar. Da sagte Lea: Gott hat mir meinen Lohn dafür gegeben, dass ich meine Leibmagd meinem Manne überlassen habe. Darum gab sie ihm den Namen Issachar, das heißt Mann des Lohnes. Hierauf wurde Lea noch einmal guter Hoffnung und gebar dem Jakob einen sechsten Sohn. Da sagte Lea: Gott hat mich mit einem schönen Geschenk bedacht. Nun endlich wird mein Mann bei mir wohnen bleiben, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren. Darum nannte sie ihn Sebulon, das heißt Wohner. Später gebar sie noch eine Tochter, die sie Dina nannte. Nun dachte Gott auch an Rahel, und Gott erhörte sie und vergönnte ihr Mutterfreuden. Sie wurde guter Hoffnung und gebar einen Sohn. Da sagte sie: Gott hat meine Schmach hinweggenommen. Darum gab sie ihm den Namen Josef, das heißt, er nahm weg oder er füge hinzu, indem sie sagte: Der Herr möge mir noch einen anderen Sohn hinzufügen. Als nun Rahel Josef geboren hatte, sagte Jakob zu Laban: Lass mich ziehen, ich möchte in meine Heimat und in mein Vaterland zurückkehren. Gib mir meine Frauen und meine Kinder, um die ich dir gedient habe, damit ich hinziehen kann. Du weißt ja selbst, welche Dienste ich dir geleistet habe. Da antwortete ihm Laban: Erweise mir doch eine Liebe. Es ist mir klar geworden, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Dann fuhr er fort: Bestimme mir den Lohn, den du verlangst, so will ich ihn dir geben. Da antwortete er ihm: Du weißt selbst, wie ich dir gedient habe und was aus deinem Viehbesitz unter meiner Hut geworden ist. Du besaßest ja vor meiner Ankunft nur wenig, aber nun hat es sich gewaltig vermehrt und der Herr hat dich bei allem, was ich unternommen habe, gesegnet. Nun aber, wann soll auch ich für meine Familie sorgen? Da fragte jener: Was soll ich dir geben? Jakob antwortete: Du brauchst mir gar nichts zu geben. Wenn du auf folgenden Vorschlag von mir eingehst, will ich dein Kleinvieh von neuem weiden und hüten. Ich will heute durch dein sämtliches Kleinvieh hindurchgehen, indem ich daraus alle gesprenkelten und gefleckten Tiere und überdies jedes dunkelfarbige Stück unter den Schaflämmern und alle gefleckten und gesprenkelten Ziegen absondere. Und nur solche Tiere sollen mein Lohn sein. Und darin soll am morgenden Tage meine Ehrlichkeit sich zeigen. Wenn du kommst, um dir meinen Lohn anzusehen, so soll jedes Stück, das unter den Ziegen nicht gesprenkelt oder gefleckt und unter den Schaflämmern nicht dunkelfarbig ist, als von mir gestohlen gelten. Da sagte Laban: Gut, dein Vorschlag soll gelten. Er sonderte dann noch an demselben Tage die gestreiften und die gefleckten Ziegenböcke und alle gesprenkelten und gefleckten Ziegen ab. Jedes Stück, woran etwas Weißes war, und alles, was unter den Schaflämmern dunkelfarbig war, und übergab diese Tiere der Hut seiner Söhne. Sodann setzte er einen Zwischenraum von 3 Tagereisen zwischen sich und Jakob fest. Jakob aber weidete das übrige Kleinvieh Labans. Da holte sich Jakob frische Stäbe von Weißpappeln sowie von Mandelbäumen und Platanen und schälte an ihnen weiße Streifen, indem er das Weiße an den Stäben bloßlegte. Dann legte er die Stäbe, die er geschält hatte, in die Wassertröge, in die Wassertränkrinnen, wohin das Kleinvieh zum Trinken zu kommen pflegte, gerade vor die Tiere hin. Wenn dann die Tiere, die zum Trinken kamen, brünstig wurden und sich vor den Stäben begatteten, so brachten sie gestreifte, gesprenkelte und gefleckte Junge zur Welt. Jakob sonderte dann die Lämmer ab und richtete die Blicke der Tiere auf das Gestreifte und alles Dunkelfarbige unter dem Kleinvieh Labans und legte für sich besondere Herden an, die er nicht zu dem Kleinvieh Labans tat. Und so oft das kräftige Kleinvieh brünstig wurde, legte Jakob die Stäbe den Tieren vor die Augen in die Wassertröge, damit sie sich bei den Stäben begatteten. Wenn dagegen die Tiere schwächlich waren, so legte er sie nicht hinein. Daher wurden die schwächlichen Tiere dem Laban, die kräftigen aber dem Jakob zuteil. So wurde er ein außerordentlich reicher Mann und erwarb sich viele Herden, auch Mägde und Knechte, Kamele und Esel.